13. Dialog, Seite 158, Montesquieu: Du hast alle Stimmen unterdrückt, ausgenommen deine eigene. Die Parteien sind vor dir verstummt, aber fürchtest du nicht Verschwörungen? Machiavell: Nein, denn ich wäre wenig voraussehend, wenn ich sie nicht mit einer Handbewegung alle auf einmal entwaffnen könnte. Ich werde damit beginnen, diejenigen zu Hunderten verbannen zu lassen, die meinen Regierungsantritt mit der Waffe in der Hand begrüßen. Die Gründung einer Geheimgesellschaft oder der Anschluss an eine solche wird unerbittlich bestraft werden. Dialoge Seite 159, Montesquieu: Gut, das gilt für künftig hin, aber die bestehenden Gesellschaften? Machiavell: Ich werde im Wege der Sicherheitspolizei alle ausweisen, von denen bekannt ist, dass sie sich daran beteiligt haben. Diejenigen, die ich nicht erreiche, werden unter dem Druck einer ständigen Angst stehen, denn ich werde ein Gesetz erlassen, das der Regierung erlaubt, jeden, der sich angeschlossen hat, im administrativen Wege auszuweisen. Montesquieu: Das heißt also ohne Urteil. Machiavell: Warum sagst du ohne Urteil? Ist die Entscheidung einer Regierung kein Urteil? Sei gewiss, man wird wenig Erbarmen mit Aufwieglern haben. In Ländern, deren Bürgerschaft unaufhörlich durch Zwistigkeiten aufgewühlt wird, muss man den Frieden durch schonungslose Maßnahmen herbeiführen. Ist eine gewisse Zahl von Opfern notwendig, um die Ruhe sicherzustellen, dann muss man sie bringen.